Abschiedskomplimente der Chineser von Georg Christoph Lichtenberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer. Abschiedskomplimente der Chineser von Georg Christoph Lichtenberg. Aus dem Göttinger Taschenkalender vom Jahr 1779. Der Deutsche, der wohl unter allen europäischen Nationen die meisten Umstände beim Weggehen macht, steht doch darin dem Chineser weit nach. Der Hausherr pflegt bei ihnen seinen Gast vor die Tür zu begleiten und wünscht ihn zu Pferd sitzen zu sehen. Der Gast hingegen wünscht, dass Himmel und Erde eher vergehen möchten, als dass er im Angesichte des Hausherrn aufsteigen sollte. Wenn nun dieser sieht, dass er nichts ausrichten kann, so begibt er sich auf einen Augenblick weg, kehrt aber sogleich wieder um, wenn er glaubt, dass der Gast säße. Hier gibt es nun wieder neue Umstände. Endlich, wenn der Fremde um die erste Ecke herum ist, wird ihm oft ein Bedienter nachgeschickt, der ihn noch einmal im Namen seines Herrn dekomplimentiert. Du Alt, der dieses erzählt, merkte an, dass diese Komplimente hauptsächlich unter Kaufleuten gebräuchlich waren und dass der von beiden immer die meisten und schönsten mache, der den anderen betrogen habe. Ende von Abschiedskomplimente der Chineser.